Guten Abend. Bitteschön. Abend. Ich heiße Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistent, als tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie Ja. davor einverstanden? Ja, bin ich. Gut. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung? Ja. Gut, sehr gut. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Miriam Hallhuber. Miriam Miriam Hall, Hallhuber. Halluba. Ja. Miriam, Frauenname, ja? Ja, Virginia. Ja. ja. Okay. Frau Halluba, wie alt sind Sie? 48. 40. Und wann sind Sie genau geboren? Am 10. Dezember 1974. Gut. Und wie groß sind Sie? 1,70 Meter. Und wie viel wiegen Sie bitte? 65 Kilo. 65. Okay, Frau Halluber, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe so seit ziemlich genau einem Tag habe ich Bauchschmerzen. Die werden auch stärker und mir geht es einfach nicht gut. Wo genau sind die Schmerzen? Ja, die sind so im unterhalb der Rippen, mehr auf der rechten Seite. Rechte Seite. Ja, unten die Rippen, ja? Unterhalb der Rippen, ja. Sie haben gesagt, seit gestern, Ja, richtig? ziemlich Okay. genau, jetzt so 24 Stunden, ja. Ja, okay. Und sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Also die begannen langsam, aber dann wurden sie relativ schnell auch stark. Haben die Schmerzen Ausstrahlung irgendwohin? Ja, es zieht so ein bisschen hier hoch in die rechte Schulter. Okay. Und gibt es etwas, die Schmerzen vermindert oder verstärkt? Ja, ich habe gestern dann noch in der Nacht habe ich noch eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt. Aber das war nicht so gut. Das wurde eher schlechter mit der Wärmflasche. Wärmflasche, was heißt das? Wärmflasche, also ein Beutel, wo heißes Wasser reinkommt. Ah, ja, okay. Habe ich mir auf den Bauch gelegt. Manchmal tut das gut, aber gestern war das nicht gut. Da waren die Schmerzen dann stärker. Okay, haben Sie am letzten Tagen fette Essen gegessen? Gestern zum Beispiel? Ja, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich eine Bratwurst gegessen mit Pommes frites. Das kann sein, dass das vielleicht, ja, aber sonst weiß ich nicht, kann ich mich sonst nicht erinnern. Ja, ich Schon verstehe. auch vergessen, wie gesagt, ich habe sowas gut. Haben Sie etwas eingenommen? Ich meine Medikamente Nein. für diese Schmerzen, Schmerzmittel? Nein, kein Schmerzmittel, ja. Okay. Hatten Sie ähnliche Beschwerden irgendwann? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Erst einmal. Okay, könnten Sie bitte mir beschreiben, wie sind die Schmerzen? Ich meine, dumpf, stechen, drücken. Also meistens ist das so ein dumpfer Schmerz, aber manchmal kommt so eine, ja, wie eine Welle. dass es dann auch so stark wird. Aber meist ist der Schmerz dumpf. Dumpf. Dumpf und ein bisschen wellig. Ja. Okay, Frau Haluba, auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen, wo sind Ihre Schmerzen? Oder wie Ich würde entspricht sagen, das? bei 7. 7. Okay, gut. Okay, Frau Haluba, haben Sie noch andere Beschwerden? Möchten Sie mir sagen? Ja, ich habe Ich noch. meine zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen. Ich habe einmal erbrochen vor 2 Stunden, habe aber auch jetzt zuletzt nie, überhaupt nichts mehr gegessen, weil ich keinen Appetit habe. Aber mir ist etwas übel und ich habe Schüttelfrost. Einmal erbrechen. Einmal habe ich bisher erbrochen, ja. Und fühlen Sie sich feberisch oder haben Sie Fieber? Ja, ich habe so Schüttelfrost und ich habe auch vorhin einmal Temperatur gemessen im Mund und Ja. da hatte ich 38,5. 38,5. Ja. Okay, gut. Und ist Ihnen Schwindel? Nee, schwindelig nicht, aber so insgesamt bin ich einfach müde, habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen. Ich bin ziemlich erschöpft jetzt. Schlafstörungen nur wegen dieser aktuellen Beschwerden oder allgemein? Normalerweise schlafe ich gut. Ja, Normal. wegen dieser Beschwerden. Ja. Okay, Frau Haluber, haben Sie bemerkt, ob Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Ich meine, Abnahme oder Zunahme? Nein, ich habe mein Gewicht in den letzten 2, 3 Jahren ganz konstant, ist ganz konstant, ohne große Konstant. Änderungen. Ja, ich verstehe. Haben Sie Probleme mit Atmen oder Herzrasen? Nein, habe ich nicht. Nee. Gut. Und haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder mit Stuhlgang? Wasserlassen ist in Ordnung. Stuhlgang habe ich eher oft Verstopfung. Verstopfen. Seit wann? Auch das habe ich schon lange. Das Lange. habe ich schon seit den Geburten der Kinder. Ja. Haben Sie bestimmte Diagnose für diese Verstopfung oder nur als Symptom? Als, Auch ich nehme dann etwas Früchte, Trockenfrüchte oder trinke etwas Traubensaft, dann geht das etwas besser. Ich darf nur keine Schokolade essen, schwarze Schokolade oder so etwas, dann bekomme ich schnell Verstopfung. ja, okay, ich verstehe. Okay, Frau Haloba. Ich habe auch schon eine Darmspiegelung machen lassen vor 2 Jahren. Das Ja. war aber alles in Ordnung. Okay, Frau Haluber, leiden Sie an chronischen Erkrankungen bis auf die chronische Verstopfung? Ja, ich habe oft Sodbrennen. So brennen. Sodbrennen, ja. Und da hatte ich vor 2 Jahren auch bei der Darmspiegelung hatte ich dann auch eine Magenspiegelung. Ja, und Dann hat der Arzt gesagt, ich hätte eine Entzündung an der unteren Speiseröhre am Mageneingang und dann habe ich regelmäßig Medikament genommen. Und ich muss es jetzt aber nicht mehr jeden Tag nehmen, sondern so 3 bis 4 Mal in der Woche. Also jeden zweiten Tag nehme ich jetzt diese Tablette. Die welche Tabletten nehmen Sie? heißt Pantoprazol. Und Wie viel Milligramm? Wissen Sie? Ich glaube, da steht 20 drauf. 20. Einmal pro Tag, ja? Ja, aber im Augenblick nur jeden zweiten Tag, weil das ist nicht mehr so stark. Und der Arzt hat gesagt, ich soll versuchen, vielleicht nur jeden zweiten Tag zu nehmen. Und das geht ganz gut. Okay. Ich verstehe. Sonst andere Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen? Eine Schilddrüsentablette, weil ich vor 3 Jahren an der Schilddrüse operiert worden bin. Da hatte ich eine zu große Schilddrüse mit einem Knoten. Und dagegen nehmen Sie Medikamente, ja, nach dem Operation? Nehme ich Eutyrox, heißt das Mittel, Eutyrox. Heute? Eutyrox. Eutyrox. Eutyrox 50. Eine Tablette morgens. Ja, 50 Mikrogramm, ja? Ja. Einmal morgens. Ja. Ja, gut. Okay, sonst? Nö. Ja, okay. Und dann nehmen Sie noch andere Medikamente regelmäßig, bis auf Pantoprazol und Eutyrox? Nein, keine. Ich bin sonst als Kind bin ich schon mal operiert worden am Blinddarm. Da war ich 10 Jahre alt. Das war aber alles gut. Blinddarm, ja, als Kind warin. Ja. Okay. Andere Operationen? Nein, keine anderen Operationen. Nur die Schilddrüsenoperation und die Blinddarmoperation. Ja. Leiden Sie an etwas Allergie? Nein, Allergien habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, bin ich. Alles Mögliche, was hier in Mitteleuropa notwendig ist und auch bisher 3 Impfungen gegen Corona. Aha, gut. Und ja, der Arzt sagt, ich hätte die notwendigen Impfungen für hier, hätte ich. Ja, ja gut. Treiben Sie regelmäßig Sport, Frau? Ach, ich mache etwas Walking, Nordic Walking. Einmal in der Woche, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das mache ich. Ja, das meinen Sie regelmäßig? Ja, mache ich regelmäßig, ja. Ja, gut. Okay, Frau Haluba, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht regelmäßig. Vielleicht in der Woche, also am Wochenende. Da trinke ich mal ein Glas Wein. Aber das ist auch nicht viel. Dann, wenn am Wochenende insgesamt vielleicht 2 Gläser Wein, maximal 3 Gläser Wein zusammen sind. Ja. Nur am Wochenende. Ja. Okay. Und Frau Hallover, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Ja, sehr gut. Was sind Sie vom Beruf? Bitte. Ich bin Schneiderin, Modeschneiderin. Schneider. Sehr gut. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Haben Sie Kinder? 2 Kinder, die sind 18 und 16 Jahre alt. Die sind gesund. Gesund. Sehr gut. Das freut mich. Ja. Okay, ich stelle jetzt ein paar Fragen über die Familienanamnese. Leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen? Familien, wie heißt das Wort? An Familienanamnese? Ich meine Geschichte, Familiengeschichte. Ich meine, leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüse auch? Genau, der Vater ist 82 Jahre alt, der schon seit langen Jahren hohen Blutdruck und hatte vor 5 Jahren einen Herzinfarkt. Das hat er aber alles gut überstanden. Und die Mutter, die ist 81 Jahre alt, die hat einen Alterszucker und hat eine Arthrose an der Hüfte und eine schwere Arthrose am Knie. Entschuldigung, wegen akustischer Probleme. Vater, ich habe nicht gut gehört. Vater hat einen Bluthochdruck, der Vater. Ja. Ja. Und vor 5 Jahren hatte der Vater einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Ja. Ja, und der Mutter hat Diabetes, Zuckerkrankheit und Kniearthrose, richtig? Kniearthrose und Hüftarthrose. Hüftarthrose auch. Beides, Knie und Hüfte. Ja. Okay. Hallo, haben Sie Stress in der Arbeit oder im Alltag? Nein, das ist die normale Belastung, aber ich richtig Stress. Die Arbeit macht mir Spaß. Wir haben immer viel Arbeit, aber das ist in Ordnung, das ist gut. Ich habe keinen großen Stress. Ja, ich verstehe. Okay, gut. Ich habe noch eine Schwester, die ist 3 Jahre älter als ich und die ist vor 2 Jahren an der Galle operiert worden. Gerne. Okay, ich habe nur eine kleine Frage und dann wir beenden die Gespräch. Haben Sie Kalkschweiß oder Oberschwitzen? Nein. Nachtschwitzen? Nee, habe ich nicht. Nein? Ja, gut. Okay. Ich habe die wichtige für mich Fragen gestellt. Haben Sie eine Frage an mich oder möchten Sie etwas Was kann das sein? Was kann das sein? Weshalb habe ich diese Bauchschmerzen und dieses Fieber? Ja, Frau Haluba, natürlich kann ich nicht bestimmte Diagnose stellen jetzt oder sagen, aber ich habe Verdacht auf Gallblasenentzündung. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Diagnose zu bestätigen, brauchen wir ein paar allgemeine Untersuchungen und Blutabnahmen und andere operative Untersuchungen. Okay, kann ich jetzt noch was essen? Ja, ich bitte Ihnen nicht zu essen, weil wir können, wir mussten Blutabnahme und es wäre besser ohne Essen. Okay. Ja, gut. Ja, und vielleicht Sie noch mehr Erbrochen bekommen. Okay. So bitte Ihnen ein bisschen Geduld sein ohne Essen und ohne Trinken. Ja, ist gut. Ja. Können wir so machen. Haben Kollegen andere Fragen? Gynäkologische Anamnese müssen wir fragen. Haben Sie eine regelmäßig? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Haben Sie regelmäßig Menstruationszyklus? Ja, habe ich noch, ja. Ich gehe auch regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung und das war vor einem Vierteljahr, da war alles in Ordnung. Okay. Hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen einmal Stuhlgang oder Gehirnwind ab? Ja, ich hatte heute Morgen etwas Stuhlgang, war aber nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ich habe sonst immer so jeden zweiten Tag Stuhlgang, weil ich immer so etwas Verstopfung habe. Habe ich vorhin schon auch gesagt bei dem. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen in letzter Tagen gelblich geworden sind? Nein, habe ich nicht bemerkt. Ihre Wasserlassen, haben Sie irgendwelche Veränderungen, Verfärbung? Ist mir nicht aufgefallen. Könnten Sie Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, mein Vorname Miriam schreibt sich M-I-R-I-A-M. Miriam. Ja. Und der Nachname Hallhuber schreibt sich H-A-L-L-H-U-B-E-R. Hallhuber. Hallhuber. Vielen Dank, das war's. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Sind die Schmerzen gürtelförmig? Nein, sie sind mehr unter der Rippe, unter rechts unter der Rippe so und gehen etwas in die Schulter, in die rechte Schulter. Sind die Schmerzen immer da oder treten sie nur hin und wieder auf? Nein, sie sind eigentlich immer da, nur manchmal kommt so eine, auch eine Welle, eine Verstärkung, aber nicht so oft, vielleicht so alle 10 Minuten, alle Viertelstunde. Haben Sie irgendwelche Brustschmerzen? Brustschmerzen? Ja, Brustschmerzen. Nein. Okay. Haben Sie dagegen etwas Medikamente eingenommen? Nein, bisher habe ich keine Medikamente dagegen eingenommen. Ich nehme ganz selten irgendwelche Schmerzmittel, ganz ungern. Aber deswegen komme ich jetzt ja hier ins Krankenhaus, weil es jetzt nicht besser wird, sondern eher schlechter. Und deswegen möchte ich gerne untersucht werden. Ja, Sie haben gut gemacht. Ja. Könnten wir anfangen, Mohammed, als das Geschäfte? Ja, okay. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Ich würde gerne die neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja. Gut. Ihr Name, Frau Miriam Hallhuber. Sie ist 48 Jahre alt, geboren am 10. Dezember 1974. Ja. Sie ist 1,70 Meter groß und wiegt 65 Kilogramm. 65? Ja, 65. Ja, 65, ja. Die Patientin hat bei uns heute Morgen wegen bestehender Rücken, dumpf und wellig Schmerzen vorgestellt. Die Patientin berichtete, wo sind die Schmerzen? Wo? Schmerzen in ja in Hypochondrial in Hypophrenik oder in rechte Oberbauch. Ja. Ja, in Oberbauchregion rechts. Ja. Vorgestellt. Die Patientin berichtete, dass die Schmerzen sind dauerhaft, aber mit wellig artig Charakter. Ja. Die Schmerzen ist langsam aufgetreten. Ja. Im Laufe der Zeit sich verstärkt. Sie klagte, dass die Schmerzen nach einem Fettessen gestern angenommen. Nach einer fettigen Mahlzeit. Ja, Postgrand, ja. Strahlen die Schmerzen aus? Ja, und außerdem klagte die Patientin, dass die Schmerzen strahlen in Richtung Schulter und Schulter aus. Die Schmerzintensität entspricht 7 von 10 auf der Schmerzskala. Des Weiteren klagte die Patientin über Nausea und einmal Vomitus. Ja. Die vegetative Anamnese ergab Inappetenz wegen der aktuellen Beschwerden. Ja. Und auch Dysomnie. Mhm. Auch klagte die Patientin über Fieber, die 38,5 war. Ja, wo ist das gemessen worden? Wo ist das Fieber gemessen? Axillär oder rektal? Sie hat gesagt, mundisch. Mund. Ja. Okay. Mhm. Ja, sie klagte auch über Schüttelfrost. Die Frage nach Schwindel und Nachtschweiß wurden verneint. Okay. Die Frage nach Wasserlassen auch wurde verneint. Wasserlassenprobleme, Störungen wurde verneint. Okay. Die Patientin leidet an chronischer Verstopfung seit Kindheit. Obstipation? Obstipation, pardon. Ja, Obstipation, insbesondere post-Schokolade-Prandial oder Essen. Okay. Mhm. Die gynäkologische Anamnese war unauffällig. Mhm. Bei der Patientin ein Kolonoskopie durchgeführt. Ja. Die unauffällig war. Und wann war diese Koloskopie? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Mhm. Gibt es noch andere Erkrankungen bei der Patientin, die erwähnt werden? Ja, als Vorerkrankungen leidet die Patienten an Sodbrennen. Auch bei der Patientin ein Ösophago Gastroduodenoskopie durchgeführt. Die Skopie zeigt eine Osogastritis. Ja, im Sinne einer. Dagegen nimmt eine Refluxösophagitis? Reflux? Sie hat gesagt Entzündung, also Gastritis. Ösophagogastritis. Gastritis, ja. Ja. Dagegen nimmt sie Pantoprazol 20 Milligramm, normalerweise eine Tablette, aber zurzeit alle 2 Tage eine Tablette. Okay. Gut. Ja, die Patienten leidet auch an Hypothyreose wegen Thyroidektomie. Dagegen nimmt er als substituierende Medikament. Und weshalb Beotrax. Ist eine Thyroidektomie gemacht worden oder eine Stromektomie? Oder sie hat gesagt, sie hat Noden. Ja, sie hatte einen Knoten, deswegen operiert. Ja. Ja, wahrscheinlich ist dort eine, ja. Vielleicht partiell nicht totale Thyroidektomie. Und jetzt ist sie immer noch hypothyreot oder ist sie jetzt euthyreot? Hypothyreot, weil sie nimmt substituiert den Medikament. Ja, und unter der Substitution. Trox 50 Mikrogramm. Unter der Substitution ist sie jetzt euthyreot oder hypothyreot noch? Wissen Sie das? Oder bei, ich weiß bei hypothyreot. Ja, okay, es ist wahr, ja, gut, okay. Gut, aber das wird immer kontrolliert bei der Patientin, die Schilddrüse, die Restschilddrüse und die Schilddrüsenfunktion. Wissen Sie das? Ich denke ja, weil sie nicht regelmäßig diese. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Beim Vater hat Diabetes. Nein, bei Vater hat bei Vater und Mutter keine Hypothyreose. Ja, aber andere Erkrankungen in der Familie, die erwähnenswert sind, andere Vorerkrankungen in der Familie? Bei Schwestern, es gibt Cholestektomie wegen Cholelithiase. Eine Cholestektomie, ja. In welchem Alter, wissen Sie das, hat die Schwester die Cholezystektomie gehabt? Ja, das vor 2 Jahren. Ja, okay. Und die Eltern, ja. Sind die gesund oder haben die Erkrankungen? Ja, der Vater leidet an arterieller Hypertonie und vor 5 Jahren an Herzinfarkt verstorben. Nein, Vater ist nicht verstorben. Er hatte vor 5 Jahren einen Myokardinfarkt. Ah, nicht verstorben. Ah, okay. Ich habe verstanden, verstorben. Okay. Die Mutter leidet an Diabetes mellitus und Coxarthrose und Gonarthrose. Ah, ja. Okay. Die Schwester vor 2 Jahren bei der Schwester vor 2 Jahren eine Cholestektomie wegen Cholelithiase, Cholestektomie wegen Cholelithiase. Bei der Schwester wurde vor 2 Jahren eine Cholezystektomie durchgeführt. Cholelithiasis durchgeführt. Ja. Ja. Okay. Ja. Der Impfstatus ist vollständig. Die Patientin ist 3-mal gegen Covid-19 3-mal geimpft. Ja, okay. Die Frage nach Allergien wurde verneint. Die Patientin treibt regelmäßig Sport. Die Frage nach Tabakkonsum wurde verneint. Sie trinkt gelegentlich Alkohol, 1 bis 3 Glas Wein am Wochenende. Die Drogenkonsum wurde verneint auch. Okay, vielen Dank. Können Sie mir Ihre Verdachtsdiagnose nennen? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Cholezystitis. Ja, akute Cholezystitis. Ja. Akute Cholezystitis. Differentialdiagnosen. Als Differentialdiagnose kommen in Betracht Pankreatitis, Hepatitis und Subphrenic Abszess. Ja, okay. Gut. Ja, wie wollen Sie jetzt vorgehen, diagnostisch? Als erster Schritt kommt Körperschenuntersuchung. Ja. Ja, und Blutabnahme. Okay. Bei Blutabnahme Entzündungsparameter. Okay, gut. Ja. Und die Patientin bekommt eine Infusionstherapie. Sie bleibt nüchtern. Ja. Nahrungskarenz. Okay. Nur Parenteral. Ja. Und ich denke, dann wird sie auch eine Oberbauchsonographie bekommen. Analgetika, Antibiotika, For Diagnose nach dem Blutabnahme wir Ultraschall durchführen. Bei Durchfall bei Ultraschall wir bestimmen Cholestase, Cholestitis oder ausschließen diese Erkrankung. Auch wir beurteilen die Leber, Pankreas und so weiter. Also ich denke, wahrscheinlich ist es eine Cholezystitis. So ein bisschen spricht auch der ausstrahlende Schmerz in die rechte Schulter. Ja, genau. Pankreatitis kann auch eine Begleitpankreatitis sein. Ich glaube aber, von der Schilderung der Beschwerden denke ich zunächst erstmal an eine Cholezystitis, aber es ist eine problematische Region. Gut, danke. Vielen Dank. Ja. Sie haben, denke ich, die Anamnese für meinen Begriff gut systematisch aufgebaut und auch abgefragt. Bitte immer daran denken, auch dann die medizinischen Fachbegriffe zu übernehmen. Zum Beispiel beim Vater haben Sie gesagt, der Vater hatte vor 5 Jahren einen Herzinfarkt. Das stimmt ja, aber dann sollten Sie dem Oberarzt sagen, der Vater hatte einen Myokardinfarkt. Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Die Begriffe Gonadrose, Coxarthrose haben Sie alles sehr gut übernommen. Das ist alles gut. Und mit der Struma und Struma nodosa und bei der Schwester mit der Cholezystektomie, ja, denke ich, das ist in Ordnung. Aber nur immer dran denken, nochmal eine andere Sprache. Und am Anfang haben Sie zu mir gesagt als Patientin, ich erhebe jetzt die Anamnese. Dann habe ich erst mal gefragt, was ist Anamnese? Dass Sie da sagen, ich frage Sie jetzt nach Ihrer Vorgeschichte oder nach Ihrer Krankheitsgeschichte. Na? Nur das, darauf ein bisschen achten. Und nicht zu lange Sätze bilden, das ist immer so meine Taktik. Je kürzer die Sätze sind, desto weniger Fehler können gemacht werden in der Grammatik oder in der Satzstellung. Ja,